Diese Maßnahme wäre wirkungsvoll und leicht umzusetzen. Die Koalitionen, die die Landesregierungen jeweils tragen, könnten schon bei nächster Gelegenheit und nicht erst nach der nächsten Wahl ihr Stimmverhalten ändern. Dazu würde eine schlichte Einigung in einer Koalitionsrunde reichen. Noch besser wäre es, wenn sich alle Bundesländer darauf einigen können, die neue Regel zur Abstimmung im Bundesrat, im Zweifel ja, ab einem bestimmten Stichtag in allen Ländern anzuwenden. Das Thema könnte beispielsweise auf die Tagesordnung der nächsten Konferenz der MinisterpräsidentInnen gesetzt werden. Wenn die Runde der 16 Regierungschefinnen und Chefs diese Änderung demnächst beschließen würde, gäbe es kein Politmikado bei der Frage, wer zuerst die Macht zur Blockade aufgibt. Ein solcher Beschluss der Länder wäre ein gemeinsames Bekenntnis zu einem Schritt nach vorn und ein deutliches Signal für eine lebendigere Demokratie. Natürlich wäre dieser Verzicht auf die parteipolitisch motivierte Blockade vor allem für die Oppositionsparteien im Bund schmerzlich. Aber die Vorteile würden überwiegen. Denn so könnte man sich als Ministerpräsidentin im Bundesrat wieder auf inhaltliche Kompromisse konzentrieren und Lösungen erreichen, mit denen man die WählerInnen beeindruckt. Und die Bundesregierung könnte Gesetze vorantreiben, die die Politik umsetzen, für die sie gewählt wurde, und wirkliche Änderungen mit sich bringen. Und die Opposition hätte die Aussicht, ihre alternativen Konzepte nach der nächsten Bundestagswahl ebenso effizient umsetzen zu können. So könnten die Menschen in Deutschland wieder nachvollziehen, wer eigentlich für ein Gesetz des Bundes verantwortlich ist und wer nicht. Und Bundestagswahlen würden Änderungen des politischen Kurses und nicht nur des Personals am Kabinettstisch nach sich ziehen. Letztlich gibt es keine Alternative dazu, das Problem der ganz großen Koalitionen zu überwinden. Bisher ist unser politisches System zu träge. Das haben Bund und Länder in den letzten Jahrzehnten überzeugend unter Beweis gestellt. Wir schieben eine gigantische Bugwelle ungelöster Probleme vor uns her. Wenn es weitergeht wie bisher, ringt bis in alle Ewigkeit bei jedem wichtigen Gesetz eine ganz große Koalition von Grünen bis CSU um den kleinsten gemeinsamen Nenner, wobei Parteien mit einer bestenfalls wackeligen demokratischen Legitimation zur Mitentscheidung auf Bundesebene oft am längsten Hebel sitzen. Wenn es ganz dick kommt, sitzen irgendwann Rechtsextreme mit an den Kabinettstischen der Länder und bekommen damit Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes. Wie Mehltau hat sich der real existierende Föderalismus über unser Land gelegt. So war das Zusammenspiel von Bundestag und Bundesrat nicht gedacht, als unser Grundgesetz geschrieben wurde. Es muss nicht so bleiben. Unsere Parteien von links bis rechts sollten diese Investition in unsere Demokratie schnell beschließen. Als eine der hoffentlich letzten Entscheidungen einer ganz großen Koalition.